Prima Super Cool Rap. Hör zu und klatsch mit. Alt und schlecht, schlecht und alt, alles raus. Gut und neu, neu und gut, rein ins Haus. Schön und nett, nett und schön, alles klar. Prima, toll, super, cool, wunderbar. Das Spielen ist interessant, es ist nie langweilig. Das Spielen ist interessant, es ist nie langweilig. Alt und schlecht, schlecht und alt, alles raus. Gut und neu, neu und gut, rein ins Haus. Schön und nett, nett und schön, alles klar. Prima, toll, super, cool, wunderbar. Das Spielen ist interessant, es ist nie langweilig. Das Spielen ist interessant, es ist nie langweilig.